Am 3. November wurde in Russland das Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Jong-il gebildet. An der Veranstaltung zur Bildung des Komitees nahmen die Persönlichkeiten der Zuse-Ideologie-Studienorganisationen in 11 Gebieten Russlands, einschließlich der russischen Zuse-Ideologie-Studiengesellschaft, sowie die Massen teil. Der Vorsitzende des Gedenkkomitees, der auf der Veranstaltung gewählt wurde, hob hervor, dass man zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il, der einen großen Beitrag zur koreanischen Revolution und zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt leistete, die Veranstaltungen zur Würdigung seiner Verdienste aktiv durchführen wird.